precious love, precious love. I want to fall in precious love. Die Welt erscheint so klein und macht heute seh, ist das, was ich morgen nicht mehr weiß. Precious love, precious love. I want to fall in precious love. Nun liegen wir hier in unserem Grab, Hand in Hand. Wir werden bald zusammen gehen, und zwar ins Wunderland. Precious love, precious. Precious love, auch noch im Himmel mit Flügeln im Gesicht, weiß ich, dass unsere Liebe nie mehr zerbricht. Precious. Precious love, I want to fall in precious love. Ein Engel trägt mich fort und er lacht mich an. Er schaut mir nun in mein Gesicht und sagt, nun bist du dran. Precious love, precious love, I want to fall in precious love. Precious love, precious love, I want to fall in precious love, precious love, precious.